Der Kotknacker Jean-François Champollion. Jahrhunderte später, im Jahr 1799, fanden Soldaten einen Stein in der ägyptischen Hafenstadt Rosetta. Den Stein nannten sie Rosetta-Stein. Auf diesem Stein steht ein Text in drei verschiedenen Schriften. Eine davon ist die Hieroglyphenschrift. Die Menschen wollten die Bildschrift unbedingt verstehen. Doch es hat noch 23 Jahre gedauert, bis der Sprachforscher Jean-François Champollion es geschafft hat, die Schrift zu entschlüsseln. Heute befindet sich der Stein im Britischen Museum in London.